Liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht der Lucky. Ihr hört jetzt gleich einen Zusammenschnitt unseres Jahresrückblicks, mit dem wir am 16. Dezember im Schauspiel Dortmund auf der Bühne standen. Leider gab es ein paar technische Schwierigkeiten, weswegen die Tonqualität zwischendurch mal für längere Zeit nicht so gut ist, wie ihr es sonst von unserem Podcast gewohnt seid. Weil wir aber der Meinung sind, dass das inhaltlich voll aufgewogen wird, haben wir uns entschieden, euch lieber eine nicht ganz so gute Tonqualität zuzumuten, als dieses Pointenfeuerwerk einfach wegzulassen. Wir bitten euch also um Nachsicht, wünschen euch schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch und jetzt viel Spaß mit unserer Show. Lucky und Fried. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend, Dortmund. Hallo. Guten Abend. Guten Abend, Herbstmeister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie das halbe Jahr hier sitzen geblieben sind. Wer weiß, was Ihnen erwartet, worum es geht? Wer hat keine Ahnung und ist irgendwie eingeladen worden, im Adventskalender Karten gehabt oder sowas? Gezwungen worden, ja. Schön. Sehr schön. Das ist Lucky und Fred. Das ist der Lucky, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute extra für Sie hier nach Dortmund gekommen, aus Bochum. Lucky. Und das extra aus Dortmund nach Bochum gefahren, um mich abzuholen, aber trotzdem wieder zurückgekehrt, der Fred. Ja, die Frage, was machen wir hier? Es ist diese Zeit des Jahres, wo Menschen sich darüber beschweren, dass Weihnachtsmärkte nicht mehr Weihnachtsmärkte heißen, sondern Adventsmärkte. Es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Wir haben vor 5 Jahren schon mal einen gemacht gemeinsam. Es war quasi die Geburtsstunde des Podcasts, der Lucky und Fred heißt. Ich hatte dich damals ins Studio von CT Das Radio eingeladen in Bochum und wir haben einen Piloten quasi gemacht und über das Jahr gesprochen. Meine Einstiegsfrage war, Friedrich, was wirst du deinen Enkeln über das Jahr 2013 erzählen? Die Frage heute ist, Friedrich, wirst du deinen Enkeln irgendwas über das Jahr 2018 erzählen wollen? Ja, und 100 meiner Enkel sind heute hier. Deswegen möchte ich nicht vorgreifen. Ein Podcast ist eine Radiosendung, die Sie hören können, wann Sie wollen, wenn Sie wollen. Das machen wir, wie Lukas eben feinfühlig eingeführt hat, seit 5 Jahren und seit 2 Veranstaltungen, deren zweiter Sie heute beizuwohnen, aus unserer Sicht die Großzügigkeit haben, machen wir das auch mit Publikum. Das ändert aber nichts daran, dass wir über total relevante Themen total langweilig daherreden und Sie zuschauen können, wie Sie damit klarkommen. Genau. Wir haben heute vereinbart, dass wir alle schlechten Karlauer im Jahr 2018 lassen, die es dann unter sich begraben mag. Und daran wird sicherlich kein Mangel sein. Berlin als erste Amtshandlung hat die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die Umbenennung des Konrad Adenauers in Crump Tower. Sowas eben. Ne? Oder die goldene Blockflöte aus Brilon. Irgendwas Vorname Merz. Ich bin so froh, dass mein Vorname wieder sich erholen kann. Die Frisur auch. Ferner verboten und in 2018 beerdigt sind alle Wortspiele Automobilindustrie Karrenbauer. Friedrich Merz übt in seinem Briloner Keller zu seiner, an seiner und mit seiner goldenen Blockflöte den Edith Piaf-Klassiker Je ne regrette rien. Und damit wären wir schon fast bei unserem ersten Thema. Die Gewinner des Jahres. Die Grünen. Ach was. Ja. Schön. Die neue Volkspartei. Ja. Die Grünen sind jetzt überall so bei 20% und sind den ursprünglichen Grünen noch ungefähr so ähnlich wie Manufaktum, bevor es vom Otto-Versand gekauft wurde. Aber die Texte sind immer noch geil. Man muss ja da nichts kaufen. Es gibt sie noch, die guten Dinge. Ja. Die Leute aus der CDU und sogar CSU, die die Merkel-Partei gewählt haben, sind schon bei der Bayernwahl und bei der Hessenwahl geflohen zu den Grünen. Das heißt, die Grünen haben jetzt so eine Substanz von 5% und 15% Laufkundschaft. Ja, die Grünen haben natürlich irgendwie einen Lauf, also ein Gewehrlauf. Das ganze Thema Umwelt, Diesel und sowas spielt denen so ein bisschen mit rein, spielt aber auch der Automobilindustrie irgendwie mit rein. Am Ende sind alle Gewinner davon, dass sie verarscht wurden. Es ist ja, war ja auch ein bisschen praktisch indirekte Wahlkampfhilfe, dass dieses ganze Hambacher-Thema unmittelbar am gleichen Wochenende wie die Bayernwahl explodierte und spielte. Aber wo du gerade Diesel sagst, Rudolf Diesel ist 1913 bei einer Überquerung des Ärmelkanals von einem Dampfschiff verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Das wirft eine Reihe Fragen auf. Ja, es wirft eine Reihe Fragen auf. Erstens, möglicherweise lebt Diesel noch. Zweitens, bei allen Referenzen Respekt, aber Daniel Kübelböck hat diesmal übertrieben. Und drittens, wussten wir es nicht immer. Also kann man da Kriesel hinten dran schreiben oder Midlife Chrysler oder... Du hast einen Diesel, ne? Ich habe einen Diesel, mit dem ich natürlich heute nicht in die Dortmunder Innenstadt gefahren bin. Scheiße. Nee, haben wir noch andere Themen? Ja, den Hambacher Wald. Ja, ja. Das ist ja auch so eine Geschichte, wieder so ein bisschen so Stuttgart 21. Irgendwie vor Jahren wird irgendwas beschlossen, Politik sagt, okay, das kommt jetzt irgendwann. Die Medien sagen einmal kurz, Politik hat was beschlossen und sowas, und dann 21 Jahre später, so der Name, sagen dann die Leute, hey, Moment, was ist denn das? Und jetzt fangt ihr hier an, irgendwie was kaputt zu machen. Das bringt mich jedes Mal immer dazu, unbedingt nochmal den Anfang von Per Anhalter durch die Galaxis lesen zu wollen, wo die Erde einer Hyperraumautobahn Platz machen muss und die Vogonen ankommen und sagen, so, wir zerstören jetzt diesen Planeten. Und die Menschen sagen, ja, aber, Entschuldigung, das ist unser Planet. Und die Vogonen sagen, ja, aber hätten sie sich doch angucken können, war doch schon alles ausgelegt, die Unterlagen. Und so ist es auch diesmal wieder. Mhm. Das heißt, oh, die Bagger sind da, die wollen das kaputt machen. Und zwar ein Wald, also ein Waldrudiment, es ist ja nur noch ein Überbleibsel davon, von der Größe des Berliner Tiergartens. Allerdings nur die Hälfte davon soll abgeholzt werden. Da ich aber zu beruflich in Berlin bin und diesen Berliner Tiergarten sehe, ich wäre mit dem Tausch einverstanden. Mir ist nicht, was RWE dazu sagt, aber... Ja, die haben die Wiesen für die Demonstranten zur Verfügung gestellt, das ist ein gutes Unternehmen. Okay. Mir ist nicht klar, wieso die, nachdem es so ist, wie du es beschreibst, und die zumindest durch die Greenpeace-Klage schon seit 20 Jahren wissen, dass es da Streit geben kann, wieso die keinen Bagger bauen können, der um so einen Wald mal drumherum fährt. Das ist ja ihr zentrales Argument, ne? Dass der Bagger, wenn er einmal im Schwung ist, oho, dann hier Gundermann und gib ihm, vielleicht Baggerfahrer schreibt auch noch ein nachdenkliches Lied dabei, scheint eine anregende Tätigkeit zu sein. Warum die in 20 Jahren nicht sagen können, in Gottes Namen, dann lassen wir den Blödsinn da eben stehen, machen Schild dran, Bäumchen, Phantasialand, grüne Spinner neben hohen Eintritt. Was ich mich ja frage, und ich habe immer noch keine brauchbaren Informationen dafür gefunden, wie sich Braunkohle rentieren kann. Also man legt eine Autobahn um, man siedelt ganze Dörfer um, man baggert, also man den Wald abzuholzen, das ist jetzt, glaube ich, das ist Portokasse, aber man baggert dann da alles weg, holt die Braunkohle da raus, die hat eine scheiß Energiebilanz, hat eine scheiß Umweltbilanz. Am Ende muss man den ganzen Rotz, den man weggebaggert hat und weg hatte, wieder verfüllen. Wie kann das am Ende sich irgendwie lohnen im Vergleich zu, sagen wir mal, der Steinkohle? Ja, der Applaus deutet auf einen relativ hohen Anteil von Bergleuten im Publikum. Um deiner Frage keinesfalls eine Antwort angedeihen zu lassen, aber immerhin doch noch eine zweite, noch kompliziertere Frage draufzusetzen. Wieso hat RWE letztes Jahr unter großem Getöse und Abspielen fernöstlicher Schalmeienmusik in Peking ein Außenhandelsbüro eröffnet, um den Chinesen Braunkohle zu verkaufen? Wohlgemerkt den Chinesen, den größten Braunkohleförderern der Welt. Das berühmte Sprichwort von der Braunkohle nach Peking tragen. Bist du traurig über das Ende des Steinkohlebergbaus? Ich bin traurig über das Ende des Steinkohlebergbaus, weil für mich Steinkohle auch Teil meiner Familiengeschichte ist. Und also. Und dafür hast du dich aber schön entwickelt. Also. Meine Eltern sitzen da hinten, da wo es immer lacht, das sind meine Eltern, kannst du gleich mal Danke sagen. Ich überlege mir das. Und also 4, 5 Generationen über mir waren immer irgendwelche Leute im Steinkohlebergbau. Und insofern ist das tief in meine DNA mit eingeschrieben, aufzustehen, wenn Glück auf der Steiger kommt, die letzte Strophe gesungen wird. Wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht. Ist hier nicht so bekannt, aber es gibt ja auch dieses Problem, dass Glück auf gleichzeitig der Schalke-Fangesang ist. Und deswegen ist hier vielleicht der falsche Ort, um... Reite ich nur weiter rein, das läuft super heute. Jedenfalls, die Steinkohle nach über 150 Jahren industrieller Förderung, die ja quasi dazu beigetragen hat, dass hier aus einem Land, in dem nichts war, außer ein bisschen Steinkohle und ein paar Dörfer, das größte Siedlungsgebiet Deutschlands entstanden ist. Ja. Im Schnitt liegt das Ruhrgebiet heute 10 bis 12 Meter tiefer als vor Beginn des Steinkohlebergbaus, an manchen Stellen 60 Meter tiefer. Und wenn du einen alten Manta hast, 61 Meter. Das Ruhrgebiet könnte sowieso ein viel besseres Standing haben, wenn es erstens mit einer Stimme sprechen würde, also sich irgendwie so mehr als eine Stadt, eine Region fühlen würde, und zweitens die Leute von außerhalb auch mal verstehen würden, dass das hier eine sehr, sehr große und schöne Region ist. Wir halten das vor uns selbst geheim. Ja. Das ist eigentlich das sicherste Konzept, auch um irgendwo noch eine erschwingliche Wohnung zu bekommen. Das stimmt. Oder um den Lizenzspieleranteil rings um den Phoenixsee knapp unter 80% zu halten. Indem wir sagen, nein, also wir sind sehr hässliche Dörfer, unsere Kinder kotzen Steinkohle und es ist sehr schlimm. Wenn so du die Wäsche draußen aufhängst, dann wird die grau. Du schiebst einen Kinderbank, wird sich sehr weg, Wäscheschaden halt. So, ne? Und dann sagt die Ruhrkohle-Stiftung Ewigkeitsschäden. Ich finde es sehr schön, dass wir bei der Kohle immerhin schon bei dem Begriff Ewigkeitsschäden sind, wenn wir bei Atomenergie von Zwischenlager reden. Eine Ewigkeit ist kürzer als ein Zwischen. Ja. Ist das markig, so markige Fernfahrer auch im Publikum? Ja. Mehr. Ich werde natürlich die Steinkohle vermissen. Ich meine, es ist quasi keine mehr gefördert worden die letzten Jahre. Das ist alles nur noch pro forma. Am Freitag wird nochmal so ein letzter Wagen hochgeholt und dem Bundespräsidenten vor die Füße gekippt. Ja. Und dann war es das. Aus. Dann ist, Achtung, Riesen-Karlauer Überschrift in jeder deutschen Zeitung. Schicht im Schacht. Ah, vor der Hacke ist es duster. Und was machen wir dann? Also mit der Region? Dann werden wir hinhaltende Auseinandersetzungen mit den verantwortlichen Unternehmen haben, die sagen, wir haben keinen Bock mehr zu pumpen, lass doch mal ansteigen, lass doch mal so von 360 auf 280, auf 120, auf 60, nö, wir können es eigentlich auch direkt in die Emscher leiten. Da sind dann so PCBs drin und wer von deinen Enkeln eine hübsche Genmutation hat, die mit dem ganzen Rotz klarkommt, aus dem wird eine neue Art von Mensch hervorgehen. Andererseits habe ich neulich so eine Karte gesehen, ich glaube Gelsenkirchen, Bottrop, die ganze Ecke wird tiefer gelegt, wenn man jetzt nicht pumpt, könnte man drüber nachdenken. Andererseits, mein Plan ist es sowieso schon immer gewesen, ich bin in Dienstlaken aufgewachsen und das liegt so 500 Meter lang am Niederrhein und da war immer mein Plan, eins dieser Grundstücke direkt hinterm Deich zu kaufen, Erderwärmung abzuwarten und dann da schön Villen mit Atlantikblick. Also so. Damit sind wir bei unserer heutigen ersten Mehrheitsentscheidung. Können wir mal Licht im Publikum haben, bitte? Offenbar nicht. Hat irgendjemand von Ihnen, bevor das jetzt gestern in der Zeitung stand, schon mal das Wort Heißzeit gesagt? Ich habe es im Radio gehört. Ja, alle und dachte, Nein gestikuliert, ich habe es genau gesehen. Ich habe es im Radio gehört und dachte erst, das Wort des Jahres wäre Heinser. Ja. Jörg Kachel, Mann, hat sofort widersprochen und gesagt, großer Bullshit, Wort des Jahres Heißzeit, weil es war eine Dürre. Am Stammtisch heißt es dann, ja, steht schon in der Bibel, Jesus ging in die Wüste und eine lange Dürre folgte ihm, was will die Bulimistin denn von diesem schwulen Typen? Es steht nur gar nicht in der Bibel, es ist ein frei erfundenes Zitat. Ist keinem aufgefallen hier. Ich hätte übrigens für diesen Heißzeit-Heinser-Witz hätte ich auch noch einen Küppersbusch-Witz vorbereitet. Du wirst dann nämlich das Unwort des Jahres. Ich bin das Unwort des Jahres. Unwort des Jahres das Unwort des Jahres wird Krüppelfuß. Wird. Küppersbusch, Krüppelfuß. Sie sind ja auch richtig wach heute. Lukas trinkt gerne Frostschutzmittel, zu Recht. Damit die Bude da oben nicht komplett eineist. Wir können jetzt die Wette abschließen. Unwort des Jahres. Ja. Vogelschiss. Ankerzentrum? Oder Werbeverbot? Die Wendung, die Mutter aller Probleme? Mutter als Unwort, ja. Deine Familie ist hier? Das helle Lachen ist meine Mama. Anke Schäferkott, die Chefin von RTL, Mutter Beimer, Angela Merkel, Theresa May. Ich meine, wenn es eng wird, müssen wir wieder hier vorne sitzen, oder wie? Mütterdämmerung. Oh, das ist ja ungefähr so gebräuchlich wie Heißzeit. Wir sind ja eigentlich immer noch gefühlt beim Thema die Grünen, also es steht zumindest auf unserem Zettel. Also wir sprechen eigentlich immer noch über die Grünen und die sind ja so eine Umweltschutz- und Tierschutzpartei und sowas und haben deswegen natürlich auch einen Marderschaden. Boris Palmer. Wer kennt ihn nicht? Der Oberbürgermeister von Tübingen. Wer kennt es nicht? Ich habe lange gebraucht, um nachzugucken oder zu verstehen, warum Tübingen, so ein Dorf, 90.000 Einwohner, warum die einen Oberbürgermeister haben, stellt sich raus, Oberbürgermeister ist überhaupt kein geschützter Begriff. Jedes Land kann das halten, wie es will. Und in Baden-Württemberg reichen 20.000 Einwohner, also ein Viertel Westfalenstadion, um Oberbürgermeister zu werden. In NRW musst du Bürgermeister einer kreisfreien Stadt sein, um Oberbürgermeister zu werden. Weswegen die Stadt Neuss, obwohl über 100.000 Einwohner, keinen Oberbürgermeister hat, sondern nur einen Bürgermeister. Und das ist Boris Palmer. Ich denke, damit ist zu Boris Palmer eigentlich alles gesagt. Richtig. Ich kannte seinen Vater noch, den Rebell von Remstal, einer Region da in der Nähe. Und Palmers Vater war dafür mehr berüchtigt als berühmt, dass er zu jeder, aber auch jeder Wahl antrat, immer parteilos, mit den absurdesten Forderungen und es hinbekommen hat, in einer 70-jährigen Politikerkarriere keine Wahl zu gewinnen. Er muss sehr enttäuscht gewesen sein, als sein Sohn dann, nachdem er versucht hatte, Oberbürgermeister von Stuttgart zu werden, immerhin Oberbürgermeister von Tübingen geworden ist. Ich denke, er hat ihn enterbt. Was hat denn nun Boris Palmer getan, um sich deinen und damit vernichtenden und finalen Zorn zuzuziehen? Boris Palmer ist so derjenige von den Grünen, der immer so ein bisschen querschießen darf. Also da, wofür FDP, Linke, CDU ganze Kolonien unterhalten. Die CSU besteht ausschließlich daraus. Mhm. Die Grünen haben halt Boris Palmer, der immer mal so ein bisschen so, nee, mit Migration ist jetzt auch ein bisschen, diese ganzen Ausländer, die in Tübingen sind, die haben einen Ausländeranteil von, ich glaube 15%, liegt aber daran, dass es eine Universitätsstadt ist und da Studenten sind. Und der fällt immer mal wieder so damit auf, dass er nachts irgendwelche Leute, die durch die Stadt gehen, kontrolliert, mhm, weil er ja oberster Chef aller Behörden ist und dann kann er sich irgendwie mal, wird auch mal aufgeschrieben oder sowas. Und es ist halt so ein typisch schwäbischer Spießer und damit im Prinzip natürlich auch andererseits wieder die perfekte Figur für die Grünen. Weil wir werden die immer so tun, so großstädtisch und sowas und urban und so, wollen die natürlich alle irgendwie das Häuschen im Grünen. Nachdem ich hier eine Tip-Top-Anmoderation mit den ganzen implodierten Frauen des Jahres hingelegt habe, bist du bei 2 Minuten dabei, einen Geschlechtsgenossen zu dissen. Und die nächste Überschrift heißt, lies es selber vor. Schurken des Jahres. Männer. Ja? Ah ja, toll. Haben wir ganz billigen Applaus abgeräumt hier, der Junge. Günstig drangekommen. Ja, ja. Im Jahr 1 nach dem Start der MeToo-Debatte sind irgendwie auch immer noch alle bösen Männer. Herr Kachelmann darf sogar beim MDR wieder das Riverboot moderieren. Er hat schon gesagt, dann lieber noch eine Haftstrafe. Aber ich sehe den Hauptsponsor von Rot-Weiß Essen, meinem Lieblings-Viertligisten, Mesut Özil, der seine Ausbildungs- und Jugendmannschaftsjahre in Essen verbracht hat und dessen Transfers bis heute durch diese Kickback-Vereinbarung, die es da gibt, immer noch mal ein kleines bisschen Geld nach Essen schwimmen, was die nicht daran hindert, unfassbar scheiße zu spielen. Leider, ja. So ist es doch, ein Essen am Publikum. Und ja, Mesut Özil hat gesagt, das sei jetzt wirklich eine ziemlich ausländerfeindliche Veranstaltung gewesen, wie er gedisst worden sei. Der DFB habe ein Rassismusproblem und die Werte seiner Mutter, für die er immer eingestanden hätte, seien da nicht beachtet worden. Ich weiß nicht, ob es Blutwerte sind oder... Jedenfalls hat Deutschland das entsprechend umgesetzt, dieses ganze Özil-Bashing. Und hat sich auch zurückgezogen von der Weltmeisterschaft. Ziemlich. Also, Selbstbeschneidung im Grunde. Ich möchte nochmal betonen, Gibraltar hat in diesem Jahr mehr Pflichtspiele gewonnen als Deutschland. Es schmerzt mich als Schweden-Fan ganz besonders, denn das war der deutsche Sieg in diesem Jahr. Ja, Deutschland geschwächt durch Mesut Özil, also durch die ganze Debatte um Mesut Özil. Rechts von Özil ist... Ich hätte fast gesagt Muammar al-Gaddafi, aber das stimmt gar nicht. Recep Tayyip Erdogan, der hatte aus seiner Sicht sicher ein ganz gutes Jahr. Ne? Erstmal hat er Denis Yücel freigelassen, hat dafür wieder ein bisschen, war die Stimmung in Deutschland gleich viel besser. Und dann konnte er sich bis zum Ende des Jahres hin dann auch noch als großer Kämpfer für Demokratie, Pressefreiheit und sonst was inszenieren, weil in seinem Land, also nicht in seinem Land, sondern in einem kleinen diplomatischen Komplex innerhalb seines Landes von Saudi-Arabien offiziell ein kritischer Journalist gemeuchelt und aufgelöst wurde. Schön, dass du das Wort verhackstückt gemieden hast. Hatte ich jetzt ein bisschen Angst vor. Ja, da gibt er sich natürlich als großer Aufklärer gegenüber diesen Ermittlungsmethoden, um es mal höflich zu formulieren, der Saudi-Arabier, die aber wiederum mit Amerika so gut verbunden sind, dass sie sich da eine Menge rausnehmen können. Und ja auch, wie man von dem Wahlkampfteam von Präsident Donald Trump weiß, schon vor der Wahl und während des Wahlkampfs, was verboten ist mit großzügigen finanziellen Angeboten und so weiter. Von diesem Wahlkampfteam ist nur einfach gar keiner mehr über. Er hat sie jetzt alle entlassen. Also Trump jetzt nicht. Ich glaube, Erdogan hat kein Wahlkampfteam, der befiehlt es einfach. Wahlkampfteam, wählt mich halt. Ja, aber also wenn du dich jetzt kurz in seine Lage versetzt, war ein ganz gutes Jahr, oder? Also der würde ganz sagen, jetzt kriegt er noch Gülen ausgeliefert, dann ist doch alles schön. Ja, der türkische Außenminister hat heute bestätigt, sein von amerikanischer Seite angeboten worden, dass Herr Gülen, ein Kumpel, ein Freund ursprünglich von Erdogan, ausgeliefert werde. Wen könnten wir anbieten? Mesut Özil? Mesut Özil hat 2 Millionen Euro Steuern hinterzogen über einen Briefkastenfirma auf den Seychellen, den nimmt der Erdogan nicht. Meinst du, weil er aufgeflogen ist? Wegen der Werte seiner Mutter. Was meinst du, wie war das Jahr für Putin? Er hatte dieses renommierliche Ringelpiez mit allen möglichen Staatsober- und Unterhäuptern, die die Fußball-WM besucht haben. Er hat, ich glaube, im Moment muss man wieder Ukraine sehr traurig sagen, auch. Er hat, während der Westen darüber stritt, wie jetzt aber bitte mal die Russen Syrien verlassen sollten, in Syrien so etwas ähnlich wie ein Kriegsende in Aussicht genommen. Ganz kompliziert. Lass uns innenpolitische Themen machen. Ich glaube, Putin kann sich nicht beschweren. Ist er gebotoxt? Ich denke schon, ja. Dann erklär mir doch auch gleich mal eben in 2 Sätzen ein Cum-Ex-Geschäft. Da werden so lange Aktien verkauft, bis sie gleichzeitig ganz vielen Menschen gehören. Und auch wieder nicht. Genau. Und dann kriegen sie Steuervorteile. Ich glaube, das ist so wie Reisen mit Lichtgeschwindigkeit. Ah, ja. Du kannst gar nicht so schnell die Steuerrückerstattung abwehren, wie dir die Aktien schon nicht mehr gehören. Genau. Aber da wir bald, also wenn Friedrich Merz Vorsitzender und Kanzler geworden wäre, dann wären wir ja bald alle Aktienbesitzer und insofern bald alle reich. Friedrich Merz hat sich, war ja ein 2009 ein Avantgardist in der Forderung nach deutscher Leitkultur. Und Kommer hat gesagt, die Deutschen müssen wieder deutsch werden. Sagt er, ja, wir müssen so Aktien kaufen wie die Amerikaner. Lass uns noch über Platz 1 und 2 beim Wettbewerb Frisur des Jahres, und wir sind es nicht, sprechen. Ja. Donald Trump und Kim Jong-un. Die neuen besten Freunde. Donald Trump hat einfach mal 60 Jahre amerikanische Außenpolitik komplett verpulvert in einer Sekunde. Er hat, glaube ich, alle Verträge dieses Jahr in die Luft gesprengt, die irgendwie noch rumlagen. Das war der Iran-Atomvertrag, das Weltklimaabkommen, das sind die bisherigen Abkommen zu Korea. Das hat schon ganz schön gekesselt. Sollen wir kurz nachgucken, ob Donald Trump noch Präsident ist oder ob er schon festgenommen wurde? Das weiß man gerade nicht so genau. Ah, nee, noch da. Ich glaube, von der Frisur her könnten die auch Boris Johnson nehmen. Wir haben definitiv den gleichen Friseur und wir wissen alle, was Friseure können, können nur Friseure. 2004 begann bei NBC, einem amerikanischen Fernsehsender, eine Serie mit dem Titel The Apprentice. Und der Moderator oder der Host sollte nur in der ersten Staffel ein gewisser Donald Trump sein, der den Apprentices, also den Lehrlingen, einen 250.000 Dollar pro Jahr Job in seiner Firma anbot. Und die Serie bestand daraus, dass von Folge zu Folge diese Apprentices getestet wurden. Und jedes Mal, wenn jemand aus der Auswahl herausfiel, Donald Trump sagte, you're fired. Dieses You're fired war relativ schnell auf T-Shirts, auf Mugs, auf solchen Kaffeetassen, auf Buttons, war eine geflügelte Wendung in Amerika. Und wenn man ihm irgendwas nicht vorwerfen kann, dann, dass er über ein Kabinett oder einen Beraterstab irgendeine andere Idee hätte als diese. Also wenn man ihn deswegen gewählt hat, kann man nicht enttäuscht sein. Er ist sich immer treu geblieben. So. Sich, also den Frauen und so nicht, aber... Und das kleine Dickerchen links. Wenn man überlegt, was für ein riesiger kommerzieller Erfolg das für die Firma Playmobil war, zum vorangegangenen Lutherjahr, eine Lutherfigur zu machen, dann muss man sagen, mit diesem nordkoreanischen Staatsführer hättet ihr es leichter gehabt. Das sieht schon so aus, als könnte man das Ding am Stück abnehmen. Sieht, ehrlich gesagt, sehen Playmobil-Figuren, wenn du die Haare abgenommen hast, exakt so aus. Friedrich, erklär mir die Gelbwesten. Ja, Friedrich Merz hat auch Gelbwesten verstanden und war schon bei der Einreise. Ja gut, das gelbe Trikot, um mal da anzufangen, ist das gelbe Trikot, weil die Zeitschrift Lotto, deren Herausgeber Henri Desgrange die Tour de France erfunden hat, auf gelbem Papier gedruckt wurde und er natürlich einen gewissen merkantilen Antrieb hatte zu sagen, Mensch, wenn die Leute jetzt da Tour de France gucken, dann sollen sie auch wissen, wer gerade der im Gesamtklassement Führende ist. Deswegen muss der gekennzeichnet werden und deswegen kriegt er ein gelbes Trikot. Das Bergtrikot ist übrigens nach der Windpockenzeitung illustriert. Genau. Mit den roten Punkten. Und dieser gelbe Lappen hat tatsächlich in Frankreich eine urlange Tradition. Du kannst, wenn du in der Bretagne bist und empörter Bauer, auch eine rote Mütze tragen. Das geht auch. Also es gibt auch die Rotmützen. Was will man von einem Volk verlangen, dessen politischer Klimax erreicht war, als eine Partei, die sich durchsetzte, die ohne Hose hieß? Die also Sonkelotten. Da sind wir doch diesmal noch gut dran. Ja. Aber das heißt, Frankreich auch politisch immer schon modebewusst gewesen. Das, was einem das Herz zerreißt, ist ja, dass wenn dieser liberale Populist, also sagen wir mal zumindest nicht Rechtspopulist Macron, wenn der die Karre an die Wand fährt, dann wird es aber dunkel. Ja. Denn das, also dass gegen Populisten möglicherweise nur Populisten helfen, schlimm genug, aber es könnte so sein. Was ich schon interessant finde, ist diese Idee, wir protestieren immer samstags. Unter der Woche müssen wir arbeiten, aber samstags könnten wir protestieren und auch staatliche Heiligtümer zertrümmern und sowas. Ich habe das ganz lange überhaupt nicht verstanden und war nur total irritiert, weil deren Reaktion auf höhere Spritpreise nicht etwa war, zu sagen, ja, dann macht den Nahverkehr billiger, sondern nee, wir wollen keine höheren Spritpreise. Bis ich dann erfahren habe, in Frankreich gibt es außerhalb von Paris sowieso keinen Nahverkehr. Also ich habe keine Ahnung von Frankreich, aber ich habe einen Aufsatz von Nils Minkmann bei Spiegel Online gelesen, der mir das dann alles erklärt hat. Und er sagt halt, also außerhalb von Paris ist halt Frankreich quasi nicht existent. Also da, wo sie alle immer in Urlaub hinfahren, ist nichts. Und die Begründung ist dann halt wirklich, dass die Leute da tatsächlich abgehängt sind. Also so die Frage so 5G an jeder Milchkanne, ich glaube, da gibt es nicht mal Milchkannen. Du als Social-Media-Experte freust dich doch sicherlich, dass diese ganze Protestbewegung, anders als sonst in Frankreich üblich, nicht von Gewerkschaften oder von Parteien, sondern bei Facebook und Twitter und Instagram inszeniert. Ja, ich denke, wir haben so noch 3-4 Monate maximal. Wenn wir bis dahin Facebook nicht abgeschaltet haben, dann wird Facebook die Demokratie überall abschalten. Also von daher, die Zeit läuft. Ist undemokratisch, was da in Frankreich passiert? Wir haben doch alle diese Westen hinten im Auto, ne? Müssen wir. Das ist ja das Schöne. Man ist so rot, neon, orange, puh, weiß nicht. Also nur das würde ich nicht anziehen. Man sieht ja dann auch immer aus wie so Vorschulkinder beim Ausflug. Wieso kann man den Deutschen Millionen betrügerische Autos verkaufen und die sagen, ja, ich lasse die Weste hinten im Auto und das. Wahrscheinlich ist bei den betrügerischen Autos auch die Klappe, die man öffnen müsste, um an die Weste zu kommen, einfach blockiert. Schummelklappe. Trink ja, da mal einen nachdenklichen Schluck drauf. Wir hatten sich einen lustigen Abend versprochen, aber... Warum nicht mal so eine Rutsche Dortmunder depressiv machen zu meiner? Ist auch ein Ziel. Der Echo ist weg. Ja. Das Neon-Magazin ist weg. Intro ist weg. Specs erscheint bald zum letzten Mal. Am 31. Dezember wird Viva abgeschaltet. Oh. Und die Lindenstraße hat auch nicht mehr lange. Wie kann das sein, dass diese ganzen traditionellen Medienmarken, die wir alle so sehr lieben, aber niemals konsumiert haben in den letzten 20 Jahren, dass die einfach plötzlich weg sind? Frage ich dich, dessen Medienmarke vor 20 Jahren plötzlich... Ich glaube, Marie-Louise Marian wird es genauso machen wie ich. Man moderiert halt durch. Es guckt halt keiner mehr zu. Man fährt an die Tankstelle, macht ein paar giftige politische Bemerkungen, schreit die Zapfsäule an, nimmt den Finger aus dem Ohr, wenn ich mit dir rede. Aber sie müsste ja die ganze Zeit Spiegeleier braten. Ja, das wird sie auch weitermachen. Und dich einladen. Wir müssen nochmal kurz zurückkommen auf die beiden Millionen vorhin, also Trump und Kim. Wie das immer so ist, in Deutschland haben wir natürlich sowas auch. Heino? Nee, Ida. Ah! Also der eine mit der Stimme von dem anderen und der andere mit dem Geisteszustand von dem einen. Horst Seehofer und Hans-Georg Maaßen, das Modern Talking der deutschen Innenpolitik. Ich habe mal Coaching bekommen beim Kölner Rosenmontagszug. Ich war Gast in einer Sendung in einer Wohnung. Es gab Schrecken in meinem Leben, da war ich nicht Gast in einer Sendung. Sondern in einer Wohnung. Im ersten Geschoss, die war leergeräumt und man hatte damit ungefähr so die gleiche Höhe wie die Jecken oben auf diesen Floats, auf diesen Karnevalswagen. Und das Coaching hieß, guck dir die Hackfressen oben genau an. Die sind sehr betrunken, wenn sie hier vorbeikommen, haben jede Menge Bonbons, Strösscher, Schokoladentafeln und Schnaps dabei. Und du musst anhand der Gesichter, soweit es sich in diesem Stadion noch um solche handelt, ungefähr folgern, wie alt die sind und was waren die häufigsten Namen in dieser Alterskohorte. Was bei uns vorbeikam, war im Durchschnitt alles Manfred! Also stand man an dem Fenster und brüllte, Manfred! Und Manfred guckte hoch, glasige Augen und dachte, das kenne ich nicht, aber der muss mich erkennen, schmeiß Bonbons hin. Und wir dann abends die Wohnung ausgefegt und hatten so 2-3 Tonnen Bonbons da drin. Wenn Sie mal in die Verlegenheit kommen, sind beim Karneval eingeladen zu werden, dann rufen Sie wahrscheinlich nicht Horst, denn ich glaube, der begräbt den Namen unter sich. Und Hans-Georg, ich weiß nicht. Also man möchte generell nicht so heißen oder so sein wie die beiden, ne? Beides nicht. Weil nachdem wir dieses Jahr Schaudern festgestellt haben, da reden wir über Ehe für alle und die CDU und auch die Kanzlerin Merkel tut sich total schwer, hat aber heimlich zusammen mit Rita Süssmuth schon eine gemeinsame Tochter Annegret Kramp-Karrenbauer. Da möchte man bei den beiden nicht dabei sein. Je länger ich auf das Bild gucke, desto deutlicher wird Jens Spahn vor meinem geistigen Auge. Wenn du es mal so übereinander legst, doch. Gibt es überhaupt noch Heteros in der CDU? Ich meine, denk mal an das schöne Volkslied im Herzen der Bauer. Das war jetzt Bauer? Ja. Naja, das ist jetzt, wo Angela Merkel zurückgetreten ist, arbeitet RTL schon an einer neuen Serie, Sauersuchtfrau. Soll ja nicht zum Besten stehen bei denen. Es gab ja auch Hashtag unteilbar, Hashtag wir sind mehr, Hashtag Helene Fischer, die ernsthaft bei einem Konzert sehr, sehr umständlich, aber am Ende dann doch auf eine Art irgendwie ganz rührend so gesagt hat, so, wir sind für Frieden und sowas und das hat direkt so und alle Leute so wie, was? Aber wir sind doch gegen Flüchtlinge. Also es hat schon gereicht für Helene Fischer zu sagen, dass sie jetzt so... Der deutsche Arzt hat gesagt, der hat einfach nur gesagt, sie möchte, dass alle Menschen sich irgendwie verstehen. Ja, sie ist leider durchgekommen mit der Nummer. Ich finde es im Grunde nicht schlimm, wenn Pegida und Rechtsradikale auch meine Platten kaufen, aber... So wie Mark Forster und alle anderen auch. Also, du bist ja nicht alleine. Das ist der große Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Künstlern. Ich glaube, in Amerika kriegst du Probleme, wenn du dich nicht politisch äußerst. Und in Deutschland hat man immer noch Angst, wenn man sich politisch äußert. Insofern muss man sagen, muss man dann Campino dann doch recht dankbar sein, der beim Echo eine Lanze erbrochen hat. Und ja. Markus Lanz und Erbrechen, es geht immer. Und es gab dann dieses Konzert in Chemnitz, wir sind mehr, wo dann alles, was so Rang und Namen hatte in Deutschland und vielleicht dann doch mal ab und zu sowas wie eine Haltung zeigt, aufgetreten ist. Und dann waren direkt wieder alle so, okay, also jetzt geht's wieder. Also ich erinnere mich halt noch an meine Kindheit in den 90er Jahren, da war es durchaus üblich, dass öfter mal tatsächlich Asylbewerberheime brannten oder andere Unterkünfte und sowas. Und zwar von der Lage her irgendwie auch gerade, so, wenn man Kind ist, alles noch bedrohlicher und sowas. Und es gab dann immer diese Auftritte von irgendwelchen, so in Köln, Arsch und Zeng auseinander, Es gab dann in Frankfurt ein Konzert, Leute, die morgen du, wo dann auch nochmal irgendwie ganz viele Künstler zusammengetrommelt wurden und sich dann halt, also allen voran natürlich so Leute wie zum Beispiel Udo Lindenberg, der dann damals auch nicht gute, aber sehr, sehr gut gemeinte Anti-Nazi-Songs hatte und sowas, wie sich dann hinstellten, diese Songs sang, Münchner Freiheit sang, ich stehe auf Licht. Ich weiß bis heute keiner, warum die da waren, aber... Lichtgrenze, Wort des Jahres 2016. Jedenfalls erinnerte mich dieses Wir sind mehr an diese Zeit. Ich dachte so, ah, jetzt gibt es wieder diese Konzerte und jetzt geht wieder so, es kommt wieder so Solidarität, vielleicht machen wir noch ein paar Lichterketten. Dann kam Sarah Wagenknecht. Man kann ja sagen, dass diese unteilbaren Demonstrationen aus Kirchen, aus Gewerkschaften, aus eher fortschrittlichen linksliberalen Parteien, aus 100.000 Initiativen, die sich um Integration bemühen, um Verständigung, um das Gemeinwohl, dass das sowas war wie eine linke Sammlungsbewegung. Wenn es nicht eine linke Sammlungsbewegung gäbe, die spontan aus dieser linken Sammlungsbewegung ausgetreten ist, nachdem also Sarah Wagenknecht sagte, die früher mal einen Wahlkreis in Dortmund hatte, offenbar wenig gelernt hat hier, nee, da kann man ja nicht hingehen, weil die sind ja für unbedingtes Reinlassen. Was ich noch zu Ende erzählen wollte, dazu zu sagen. Ach, warum? Es gab dann in den 90ern diese Konzerte und ich habe mich immer so gefragt, wie hat das eigentlich aufgehört in den 90ern, weil irgendwann waren die ja weg, die Nazis. Und dann ist mir wieder eingefallen, natürlich waren die weg, meine Untergrund. Ja. Also das heißt, wenn jetzt das nächste Mal es wieder ruhiger wird und so die ganzen lauten Nazis weg sind und vielleicht auch die AfD aus den Parlamenten wieder verschwindet und sowas und nicht mehr so viele Demos stattfinden, vielleicht noch mal in so ein paar Wohnungen nachgucken und irgendwie auch so Wohnmobile durchsuchen. Ja, du machst so als Tipp fürs BKA, im Verfassungsschutz muss man da ja keine Tipps mehr geben. Oder, wenn man für eher oberflächlich arbeitende Verfassungsschützer, Rechtsradikale, die man schon an der Kleidung erkennen kann, schauen wir mal zur Bundeswehr. Der Spiegel schrieb heute, verschiedene Zeitungen hätten gemeldet, dass es bei der Bundeswehr ein rechtes Netzwerk gäbe. Das schreibt der Spiegel immer, wenn er sich vor Ärger in die Hose macht, weil er das nicht gemeldet hat. Es war die Taz, die diese Enthüllung gemacht hat, die auch so ein bisschen sang- und klanglos erst durchgefallen ist, bis das dann auch der Letzte gemerkt hatte, okay, wir sind da sehr neidisch, dass die schengelige Hippie-Zeitung diese Enthüllung hinbekommen oder diese Investigation hinbekommen hat, aber sie ist wohl doch so wichtig, dass wir darüber berichten müssen. Die gute Nachricht ist, rechtes Netzwerk in der Bundeswehr, es funktioniert natürlich nicht, wir alle sagen, bei der Bundeswehr auch. Ja, die brauchen Außenkommen als Berater. Ja. Oder Roland Berger, der auch die Imageberatung für die Gattin des syrischen Diktators Assad macht. Guck mal. Sicherlich auch den gleichen Friseur wie Ursula von der Leyen. Da sind wir wieder bei der Helmfrisur von Kim Il-jong und der Frage, warum keine Playmobil-Figur von Uschi? Die musste dieses Jahr das Moor löschen. Ja, the more you lösch, bei der schlechteste Karl aber kriegt heute noch was. Das ist der Bundesrechnungshof, immer wenn die Verteidigungsministerin sieht, spielt er auch das schöne Sie, The Lion Sleeps Tonight. Also es sind, schlechter, ne? Ja. Und da ist kein Ende in Sicht. Naja, die haben eine Staatssekretärin geholt, weil sie gesagt hat, es ist ein Drecksladen, die Bundeswehr, und hier Gewehre schießen nicht, Panzer sind kaputt, Hubschrauber bleiben am Boden, Bodenminensuchboote finden Minen, in denen sie drauf fahren, geht überhaupt nicht. Und dann hat sie ausgerechnet eine Frau Suda geholt, von McKinsey direkt. Und das hat sie gemacht, völlig überraschend, viele Aufträge an McKinsey gegeben. Und damit es nicht so auffällt, auch noch welche an Accenture und an Roland Berger und an Boston kommen. Und nun fliegt ihr das alles um die Ohren, weil sie hätte eigentlich bei dem Finanzvolumen den Bundestag oder den Verteidigungsausschuss fragen müssen, darf ich die ganze Kohle einfach ausgeben? Und dann hätte der Verteidigungsausschuss gesagt, nee, so viel haben wir nicht, müssen Sie zur Kanzlerin gehen, müssen Sie sich von der leihen. Wenn sie wegen dieser Nummer aus dem Amt fliegt, was ich nicht für wahrscheinlich halte, kann sie viel Freizeit verbringen mit ihrem Mann und der summt dann I walk the line. Wir sind jetzt schon im Bereich Busse. Apropos Publikum. Ist ja auch noch da. Wir haben Publikum da und das heißt, wir können mal so Sachen machen, die wir sonst im Podcast nicht machen können, zum Beispiel Abstimmung. Also wir können jetzt das Publikum entscheiden lassen. Zum Beispiel über die schönere Geschichte. Also wir haben zwei Geschichten ausgesucht, die für mich beide das Jahr 2018 sehr gut zusammenfassen. Die gute Nachricht, es geht in beiden Geschichten um tote Nazis. Und das wäre die erste. Bremer Neonazi und Hogesa-Aktivist tot vor Mönchengladbacher Museum gefunden. Polizei bereitet sich auf Trauermarsch der Szene vor. Obduktion ergibt Selbstmord durch mehrere Messerstiche. Publikum sagt... Ja. Er erhörte Stimmen und die sagten, dein Großvater war Ausländer. Okay, zweite Überschrift. Republikanischer Bordellbesitzer, der von den Evangelikalen unterstützt wird und großer Trump-Anhänger ist, gewinnt die Wahl zum Unterhaus von Nevada, obwohl er bereits vor der Wahl gestorben war. Was meinen Sie, Nummer 1? Klatsche, ich kann nicht sehen. Nummer 2. Ja, dann haben wir doch auch einen breiten Konsens erzielt, haben das Publikum schon unmerklich ein bisschen warm gemacht, wie man bei uns backstage so da, ja. Und können uns jetzt im Grunde aus der unerschöpflichen Weite, Breite und Tiefe dieses Publikums einen Ehrengast fischen, der sich, wie ich bezeugen kann, gewaschen hat. Ja, meine Damen und Herren, hier ist unsere Quotenfrau, hier ist Sabine Brandy. I am 15 years old and I am from Sweden. Das habe ich heute so oft bei Facebook gehört, dass ich es jetzt auch schon sagen kann. Das ist diese 15-Jährige, die in Katowice bei dem Klimagipfel den Erwachsenen richtig Feuer unterm Arsch gemacht hat. Da dachte ich, es kommen echte Zeiten, wenn dieses Mädchen sich das zu sagen da traut. Große Verneigung vor der, dann habe ich mir gesagt, dann traue ich mich auch jetzt zu den blöden Schuljungs zu gehen. Nein, danke für die Einladung. So, wir sind jetzt eine Frau, ein alter Friedrich und ein so näherungsweise noch junger Mann. Das heißt, wir sind quasi genau wie die Kandidaten und Kandidatinnen für den CDU-Vorsitz. Und du hast gewonnen. Ja, ich habe gewonnen und ich weiß auch warum. Das Mikrofon für ihn war leiser gestellt. Das habe ich natürlich gefingert hinter den Kulissen. Ansonsten bin ich einfach katholischer und ich habe die Partei hinter mir. Ja, du hast sie ja Annegret Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin diese Partei bereist, hat aber ja eigentlich nicht mehr einen Twitter-Kommentar, als sie gewählt wurde, war die CDU einfach noch nicht reif für einen Mann. Hat aber ja nicht mehr dieses Argument für sich, ja, man muss ja mit der CDU jetzt nicht in jedem Programmpunkt übereinstimmen, aber wir wählen eine Frau, weil man sich ja bei Frau Merkel schon ein bisschen dran gewöhnt hat. Oder gilt das Argument fort? Hä? Wäre es für dich, ich sag mal so, als Frau ein Grund, CDU zu wählen, weil die eine Frau an der Spitze haben? Nein, es geht immer um, wer ist im Einzelnen wie. Man hat nie ein Plus, nur weil man Geschlecht hat, nur ein Minus, weil man Geschlecht hat und von Fall zu Fall gucke ich dahin. Ich habe allerdings getanzt, als Angela Merkel zur Kanzlerin vereidigt wurde. Wie war das damals bei Angela? Das war so wunderbar, weil ich dachte, endlich kommt da meine Frau. Und ich habe auch ein bisschen geheult bei dem Parteitag, als sie jetzt abgetreten ist, denn die Größe, mit der sie da gesagt hat, ich brauche doch für meine Verbundenheit mit der CDU keinen Parteivorsitz, da dachte ich, oh Schwester, du bist einfach die Größte. Und ihr kennt das bei Facebook, da gibt es diesen Mist, dass man es aufruft und dann kommt, hier sind deine Erinnerungen von vor schieß mich tot Jahren, das will kein Mensch wissen. Man ist immer froh, dass es privat bleibt, weil, aber heute, am 16. Dezember, 2018 hat mir Facebook gezeigt, dass ich am 16. Dezember 2011 schon Angela Merkel gepostet habe. Da war sie nämlich Newsweek-Titel und es wurde über sie geschrieben, dass sie ganz cool ihren ersten Ehemann verlassen hätte, ohne sich umzudrehen. Das Einzige, was sie mitgenommen habe, war der Kühlschrank. Also kann ich sagen, bevor 2015 alle Linken und Liberalen endlich auch Angela Merkel toll fanden, habe ich es schon 2011 öffentlich getan. Facebook behauptet das. Fälscht in Vergangenheit. Das heißt, du hast diesen Parteitag gesehen, auch in voller Länge? Ich habe ihn in voller Länge gesehen und habe geklebt am Fernsehen, einfach weil ich wissen wollte, wie machen sie es jetzt mit ihr. Mich hat die Wahl natürlich auch interessiert, aber nicht so dolle, wie sie mit ihr umgehen. Und erstmal fand ich ihre Rede toll, dann fand ich es auch ganz nett, was Bouffier so sprach mit, wir waren 50 Jahre Kanzler und die anderen waren 20. Das gehörte da auch nicht rein, dann, dass er sich ausgedacht hatte, Mensch, sie hat 3 Päpste überlebt und 10 SPD-Vorsitzende, 24 ASV-Trainer. War ja auch eine ganz nette Auflistung. Ja, das ist schon einer der größeren Stand-up-Comedians der CDU. Volker Bouffier, ja, auf jeden Fall. Andererseits, wenn man dann sagt, die Partei hat sie nicht bis zum Schluss gebackupt und hat sie im Stich gelassen und gesagt, du musst jetzt weg. Und dann, ihr dann zu sagen vor den anderen, ja, aber du bist ja noch unsere Kanzlerin. Und dann habe ich gesehen, wie ihre Schultern sich hoben und runterfielen. Und ich dachte, ja, das ist jetzt ein Job, den macht sie dann eben ohne die. Macht sie es bis zur nächsten Wahl oder wird dann vorher, Stichwort Kanzlerbonus, irgendjemand sagen, nee, ich muss ja als Kanzler in die Bundestagswahl reingehen. Also ihr Versprechen bis 2021, diesen Wählerauftrag umzusetzen, glaubst du es oder nicht? Ich glaube, dass ihre Beliebtheitswerte steigen werden, je länger sie im Amt ist und dass jeder, der versucht, diese Königin vom Thron zu schubsen, bevor sie von selbst geht, sich damit ganz schlechte Karten einhandelt. Und dass es einvernehmlich sein könnte zwischen ihr und jemand von der CDU, das kann ich mir vorstellen, aber dann nicht nächstes Jahr, sondern frühestens 2020. Ist in der Politik so Vereinswechsel? Spielt jetzt bei der SPD, oder? Das tut es ja eh schon faktisch. Also sie hat das komplette SPD-Wahlprogramm einmal umgesetzt. Von daher ist sie ja quasi so ein bisschen so die Lucien Favre von der SPD. Und wieso flog das Flugzeug jetzt nicht? Das ist wieder Uschis Problem. Ah, okay. Ich dachte, das sei ein Airbus, der speziell designt ist für den Berliner Flughafen. Jürgen Habermas soll ja gesagt haben, auf die Frage, was hat denn 68 jetzt der deutschen Gesellschaft gegeben, was hat es da verändert? Grübel, nachdenk, Antwort, Rita Süssmuth. Nicht blöd, sehr bündig, viel drin. Überraschend präzise Aussagen. Was ist jetzt, wenn wir nach deiner Einschätzung Sabine ja weit vorausgreifen, was kann man über diese Ära Merkel schreiben? Ein Glücksfall. Mhm. Ich setze die in eine Reihe mit Bismarck. Also Adenauer ist es ja kein Glücksfall. Also von heute aus gesehen kann man das natürlich alles bewerten. Ich meine von der Wucht, von der Bedeutung, von der Gestaltungskraft. Und die New York Times hat einen Basler Soziologen schreiben lassen bei sich. Der kommt aus Unna. Oliver Nachtwey, und der hat gesagt, nach Merkel, egal wer sie beerbt, Germany is broken, ist am Ende, ist alles aus. Am Arsch die Räuber, dann haben wir es gehabt. Also kann man nur sagen, wir sind die Glücklichen, die sie noch miterlebt haben, die von ihr regiert wurden und danach geht es runter, was für die EU klasse ist, weil dann sind wir endlich nicht mehr die Musterschüler, sondern alle sind scheiße drauf. Du hast so optimistisch angefangen. Hast du beim Parteitag auch gesehen, diesen Mann namens Eugen Pabler? Nein. Ich habe auch Parteitag geguckt, so den ganzen ersten Teil, und dann nach Merkels Rede kommen ja dann die Antworten so aus der Partei und irgendwie jeder darf sich melden, und Eugen Pabler ist offensichtlich berühmt dafür, dass er bei jedem Parteitag ans Mikrofon geht, so Tagesordnungspunkt 88, und mal so Position vertritt. Du stellst dich so ungefähr den Vater von Boris Palmer vor. Ja, exakt das. Und ich würde sagen, rechts von Eugen Abler darf keine Union sein. Also der haut dann da so raus und hier Muslime dürfen nicht und sowas. Und Julia Klöckner hatte die wahnsinnig undankbare Aufgabe, nach Eugen Abler zu sprechen. Wie auf so einer Familienfeier, wenn irgendwie gerade so der komische Onkel einen rassistischen Witz gemacht hat und du dann wieder so gucken musst, so, und wie auf der Familienfeier hat Julia Klöckner das perfekt gerettet, denn sie hatte sehr viel Wein dabei. Und hat dann so einen Präsentkorb auf die Bühne gebracht und war auch wieder okay, und dann hatte man auch schon wieder vergessen, die Leute kamen vom Kaffeeautomaten zurück und sowas. Und das wird dieser Eulkrabler. Und der ist offensichtlich, der gehört dazu, der wird immer mit der Deko eingepackt und dann beim nächsten Konzert auch wieder hingestellt. Wahrscheinlich hat er in dem Moment Friedrich Merz seine Rede zu einer langweiligen umgeschrieben, weil ich dachte, nee, Parteipolitik ist doch zu furchtbar, wenn wir die ganzen Nasen anhören muss. So wird es gewesen sein, ja. Die war doch grottenschlecht, die Rede, ne? Die war grottenschlecht. Warum? Ich weiß es nicht. Du musst es wissen. Die Bild-Zeitung sagt, wurde geschrieben von den Leuten irgendwie in seinem Unternehmen oder von irgendwelchen Beratern aus seinem Umfeld und sowas. Und das sind halt Leute, die kennen sich halt mit Wirtschaft aus und sowas. Und deswegen hat er ein 20-minütiges Referat gehalten über Wirtschaftspolitik und gesagt, dass die CDU alles falsch gemacht hat. Was immer gut ist, bei einem Bewerbungsgespräch erstmal reinzugehen, zu sagen, ich kann Ihnen erklären, warum Ihr Laden scheiße ist. Ja, und dann hat er offensichtlich mit den drei Brocken Charisma, die er so normalerweise dabei hat, ausgehalten und entsprechend war dann das Ergebnis. Unsere wunderbare Verwandte, die uns heute diese sehr geile, nicht zu scharfe Linsensuppe vorbeigebracht hat, wir nennen keine Namen, war mal tätig in der WestLB, als die WestLB abrauchte. Zu diesem Zeitpunkt verabschiedete sich Friedrich Merz gerade von der Politik und ging zu einem Beratungsunternehmen und sein erster Beratungsjob war die WestLB. Und unsere Verwandte erzählt, er sei da reingekommen und habe ungefähr die Parteitagsrede gehalten. Dann haben wir gesagt, super, vielen Dank. Auch Ihre Rechnung, erstaunlich. Wie Harald Schmidt immer sagt, ich weiß nicht, ist der Kontostand oder die IBAN-Nummer? Egal. Und Sie könnten dann jetzt wieder gehen, Herr Merz. Ja, und dann wurde die WestLB liquidiert. Von daher ist jetzt der Misserfolg in der Politik ist das eine, aber auch BlackRock den zurückhaben will. Ja, was macht der jetzt? Wartet der jetzt die nächsten 20 Jahre, bis Kramp-Karrenbauer geht und stellt sich dann wieder hin und versucht irgendwie die Frau wegzumobben? Also das ist ja der Teil, der mich persönlich auch sehr befriedigt hat bei diesem ganzen Setup. Ne, also Merz ist damals abgehauen, als Merkel irgendwie mehr machen wollte und ist dann beleidigt in die Politik gegangen. Überleg mal, beleidigt. Aus der Politik gegangen. Ein Mann, der beleidigt ist, wie soll der irgendeinen Staat lenken? Wie funktioniert denn der Charakter von Frau Merkel, die offenbar, was nie das ja mit, unbeleidigbar ist? Also ja, du bist ja als absolute Person der Zeitgeschichte, ob nun Bismarck oder Merkel, bist du ja jeder Art von Spott ausgesetzt und musst es wegatmen und man kann dann auch wie Helmut Kohl, der dann irgendwann auf Eierwerfer zugelaufen ist und um dich geprügelt hat und wenn dieses, wie Frau Merkel beim Parteitag sagte, als sie von Buffy, wie wir ihn unter Freunden nennen durften, nach vorne rufen wollte und sagte, oh, wenn nach vorne gerufen werden, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, dann meinte sie diesen CSU-Parteitag, wo Seehofer sich da wie so ein Schulmädchen minutenlang gescholten hat. Ich finde in mir nicht genug Charaktermaterial, um mir vorzustellen, ich könnte das. Das war eine schöne Stelle in Ihrer Rede, als Sie gesagt haben, ihr habt mir nichts zugemutet, ich habe euch einiges zugemutet, weil jedes Mal, wenn mich jemand angemacht hat oder beleidigt wurde, also ich bin nie über das Stöckchen gesprungen, ich habe also genau das nicht gemacht. Und da war der wirklich laute Applaus, weil Sie haben Sie sich verstanden gefühlt, weil Sie haben es auch verraten, Fröhlichkeit im Herzen, Fröhlichkeit des Herzens. Sowas Langweiliges und Müßiges wie beleidigt sein, damit hält die sich nicht auf. Ja, und sie hat es auch geschafft, Schäuble, den sie ja beerbt hat, abgesägt hat, als Parteivorsitzende, die ganze Zeit so in ihrer Nähe zu halten, damit der nicht irgendwie gegen sie schießen kann. Hat mich in alle möglichen Ämter gepackt, auch Finanzminister, wo dann ein holländischer Journalist gefragt hat, sagen Sie mal so, Finanzminister, ist denn da so das Verhältnis zu Geld, also so mit Geldkoffern und sowas, halten Sie den für geeignet? Und sie so, ja, und hat den immer machen lassen und jetzt Bundestagspräsidenten und sowas. Ich vermute sogar, sie hat das auch noch gewusst, dass Schäuble jetzt Merz auf den Plan rufen wird und dass Schäuble sich äußern wird. Und das war nämlich der Fehler von Schäuble. Wenn Schäuble die Klappe gehalten hätte, dann hätte Merz vielleicht so durchkommen können. Schäuble wollte aber seine Rache nicht kalt irgendwo dahin haben, sondern er wollte seine Rache präsentieren. Und dadurch, dass er dann gesagt hat, ich wäre dafür, dass Merz gewinnt, haben die Leute dann gesagt, so, nee, das ist uns jetzt ein bisschen zu viel billige Rache. Und dadurch hat Schäuble dann, ist Merz quasi nochmal in den Rücken gefallen. Und so hat Angela Merkel dann am Ende tatsächlich final beide zweimal abgewatscht. Und in der Rede noch immer ein bisschen die Parteispendenaffäre am Anfang ihrer Zeit erwähnt. Und die Regie zackscheute. Und jetzt kommen noch die Verstorbenen der letzten Wochen, die wir noch gar nicht hatten im Podcast, wie zum Beispiel George H.W. Bush, also Senior. Für mich markiert er quasi den Übergang zwischen, ich habe noch keine Ahnung von der Welt, also das war der erste Mensch, wo ich irgendwie dann mitbekommen habe, so okay, es gibt sowas wie Präsidenten und Amerika und sowas. Und das Ende seiner Amtszeit, also die gescheiterte Wiederwahl, da stand ich schon in meinem Kinderzimmer und habe Wahlwerbesendungen moderiert, in denen ich vorhergesagt habe, dass Bill Clinton die Wahl gewinnen würde. Also insofern markiert er den Übergang zwischen unschuldiger Kindheit und Journalismus. Und er ist in dem Zusammenhang auch noch ein Beweisträger, denn das Wort Heißzeit habt ihr ja schon genannt für 2018. Mein Vorschlag wäre dagegen ein Wort, das du im bisher schon gelaufenen Podcast benutzt hast, unfassbar, und das auch Angela Merkel in ihrer Rede benutzt hat in Bezug auf unfassbares Glück, das wir George W. Bush in Deutschland hatten. Das heißt, ich wäre für unfassbar gewesen, denn das ist das Wort, was im Moment in aller Munde ist. Unfassbar war der Tod von Stefanie Tücking. Boah, ey. In dieser Rubrik ist es echt ein hartes Stechen. Ja, 56 ist auch kein Alter. Ich bin 57, danke. Das ist auch so ein Teil meiner Kindheit. Ich habe immer gedacht, ich hätte sie in irgendeiner WDR-Kopfball-Sendung oder sowas kennengelernt, aber das hat sie nie moderiert, sagte Wikipedia. Also muss ich irgendwie bei Formel 1 damals auf sie gestoßen sein und so die erste kindliche Begeisterung irgendwie für Frauen gehabt haben. Ja, die ist jetzt auch nicht mehr. Genauso wie Pete Shelley von den Buzzcocks. Ich weiß nicht, sagt euch das was? No. Eine der größten Punk-Hymnen aller Zeiten eigentlich, mit 63 vorletzte Woche. Du hättest es gut hier mit der Ton. Nee, es gibt ja noch einen vorgestern, Horst Herold, der Mann, der die RAF, ja, also jetzt nicht zur Strecke gebracht hat, aber der hat das Ganze mit Rasterfahndung und sowas alles entwickelt und ist, wenn man allen RAF-Dokumentationen glauben darf, quasi dafür verantwortlich, dass man es irgendwann geschafft hat, diese Bande dann tatsächlich zu stoppen. Also, um auf einen früheren Punkt des Programms zurückzukommen, Gott verschmäht nicht grundsätzlich Horst. So hat es auch was Tröstliches, finde ich. Ja. Und was kommt nach dem Nachrufen bei euch? Wir kommen nun zu einer weiteren Rubrik unseres Podcasts. Es war nicht alles schlecht. Habt ihr eigentlich Anne Borda gesehen? Das ist, glaube ich, die Kategorie, es war nicht alles schlecht. Du musst in das Mikrofon sprechen. Ich habe mein Anne Borda Kostüm extra angezogen, es ist selbst geschneidert, nicht von mir. Aber das war vielleicht ein Film, das war der Zweiteiler des Jahrhunderts. Keiner hat ihn gesehen, hat es im Publikum jemand gesehen? Oder war doch Wahnsinn. Ich habe nichts gewusst über diese Frau. Ich habe immer gedacht, das waren sehr spießige Zeitungen mit noch spießigeren Schnittmustern. Und dann kommt da die Geschichte von einer Frau, die so viel alleine gestemmt hat gegen so viele Widerstände und auch noch gegen ihre Geschlechtsgenossin, die in den Kreisen, in denen sie gesellschaftlich was macht die denn? Und der Mann muss doch zu Hause bleiben und beruflich. Wahnsinn, Kracherbraut. Also nachher werden sie mich auch noch mal verneigen vor Anne Borda. Und Angela. So und so, jeden Tag. So. Konnte die Hosen anzünden? Ich glaube ja, doch, das hat die auch drauf gehabt. Lebt die noch? Nein, 2005 habe ich dann auch erst gegoogelt. Ich hatte keine Ahnung, ob es die noch gibt oder nicht. Aber jetzt finde ich sie jetzt schon sehr interessant. Ja, Highlight für mich, wo ich selber zum Binge-Watcher geworden bin, waren beide Staffeln Babylon Berlin, muss ich zugeben. Haben andere schon ein Jahr vorher gesehen, aber ich bin ja konservativer Nutzer der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und ihrer Mediatheken. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich das geguckt habe wie einen Dokumentarfilm über die 20er Jahre, wissend, dass ich der Fantasie der Regisseure und der Drehbuchautoren, wie die 20er Jahre vielleicht gewesen sein mögen, diese Autoren und Regisseure waren jünger als ich, gleichwohl fand ich das so liebevoll gemacht, so gut ausgestattet, mit so brillanten Schauspielern besetzt. Ich war pisssauer, als meine beiden Lieblingsschauspieler in der letzten Folge zu Tode kamen. Und ich warte jetzt auf so Dallas unter der Dusche, habe ich nur geträumt, Tricks. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, den durfte ich beruflich vorab sehen. Im Januar kommt in der ARD ein Film, wo wir gerade dabei sind, dass die Deutschen jetzt langsam mal anfangen, irgendwas anderes als Filme mit schwarzem Oberlippenbart zu machen, wenn sie ihre eigenen Geschichten verfilmen. Dann kommt die Borgward-Story in der ARD. Der Film ist auch sehr gut geworden und erzählt die Geschichte dieses Bremer Automobilunternehmers, der ja eigentlich so Dog-Eat-Dog von BMW-Beratern so gut beraten wurde, dass am Ende Borchwardt pleite war und BMW überlebte. Aber auch da will ich nicht mehr verraten. Sehr geiler Film. Okay. Mein kulturelles Highlight des Jahres ist der Instagram-Account von Patti Smith. Patti Smith, bekannt, die große Sängerin, auch so ein bisschen One-Hit-Wonder mit Because the Night, hat seit diesem Jahr Instagram. Ich glaube, ihre Tochter hat ihr das irgendwie eingerichtet. Und das ist so toll. Also das eine sind so die Bilder, die sie postet, manchmal einfach sehr verwackelte Selfies, manchmal irgendwie ihr Frühstück, manchmal sie mit David Bowie, Bob Dylan und keine Ahnung, wer da sonst noch so rumhing. Und dann dazu Texte, die so klug sind, die weit über eine Bildunterschrift hinausgehen, die Kurzessays sind, wenn sie dann mal eben kurz das Grab von Arthur Rimbaud besucht oder solche Sachen. Und es ist in diesem ganzen Feed, wo du dann irgendwie so ganz viel Werbung und sowas hast, ist es immer so, ein bisschen Stille, ein bisschen mehr Luft, ein bisschen Kultur. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Post von Patti Smith sehe, fühle ich mich direkt wieder klüger und besser und entspannter. Und deswegen folgen Sie alle auf Instagram Patti Smith. Sehr gut, sehr gut. Ja, von unserer Seite war es das. Das nächste Mal hören und live erleben können Sie uns in Berlin. Dort sind wir am 30. Januar zu Gast. Es gibt Tickets, Weihnachtsgeschenke, auch immer eine schöne Idee. Berlin immer eine Reise wert, vor allem im Winter. Es ist dann sehr schön. Man kommt danach ins Ruhrgebiet und denkt, ach ja, doch, wenigstens ist es nicht so grau. Ja, dann danke ich Friedrich Küppersbusch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Lukas Heinser. Lucky. Und bei diesem wunderbaren Dortmunder Publikum. Das macht echt total Spaß mit Ihnen. Sie hören richtig gut zu. Gerade gestern sagte ich noch in Paris, boah, ne, geht gar nicht. Aber ja, die Leute kriegen ja auch die feinen Töne mit und nehmen einem auch einen groben Klopper nicht übel. Haben wir alle schlechten Karlauer gemacht? Ich glaube ja. Na, man weiß es nie. Danke, schönen Abend noch. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.